50 languages. 55. 55. Arbeiten. Arbeiten. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Bald bekommen wir Rente. Bald bekommen wir Rente. Aber die Steuern sind hoch. Aber die Steuern sind hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? Ich möchte Ingenieur werden. Ich möchte Ingenieur werden. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Ich verdiene nicht viel. Ich verdiene nicht viel. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Ich habe nette Kollegen. Ich habe nette Kollegen. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Ich suche eine Stelle. Ich suche eine Stelle. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.